Augen zu beim Küssen und sagst mir traurig, dass wir müssen. Es fährt die letzte Bahn. Komm, lass uns später nochmal skypen. Wie gern würd ich dich jetzt begleiten und einfach mit dir fahren. Es werden wieder schwere 14 Tage und es ist sinnlos, was ich sage, dass wir uns wiedersehen und gegenüberstehen. Obwohl sich alles in mir wehrt, lass ich dich ziehen und bleibe ohne dich allein in Berlin. Und egal wie weit du weg bist, bist du doch immer irgendwie dabei. Bei mir, dabei, bei mir. Von dir zu mir, so weit, weit, weit. Von hier zu dir, so weit, weit, weit. Von mir zu dir, so weit, weit, weit. Mir fallen die Augen zu beim Reden. Heute mal auflegen, ich ruf dich morgen wieder an. Wir werden die Zeit hier schon besiegen. Wie gern würd ich jetzt bei dir liegen und schlafen in deinen Arm. Obwohl ich alles in mir wert, lass ich dich ziehen. Bleibe ohne dich allein in Berlin. Ey, und egal wie weit du weg bist, bist du doch immer irgendwie dabei. Immer geht von dir.